herzlich willkommen zum Uncast Episode 536. Hallo Auto. Yeah. Diesmal war ja sogar ein bisschen mehr los die Woche in der Android-Tech-Szene. Unglaublich. So ein paar neue Sachen sind da aufgetaucht, was ich ganz interessant fand. Aber ich habe mir auch im Prime Day, habe ich mir auch was geleistet, und zwar ein Echo Auto. Ihr wisst ja, ich habe das auch schon ausführlich in der damaligen Sendung besprochen. Ich habe mir ja so ein Echo Input damals ins Auto gebaut, und ja, da gab es ein paar kleine Probleme hinsichtlich der Temperatur beispielsweise. Das heißt, wenn das Auto, oder wenn es draußen sehr, sehr kalt war, dann hat dieser Echo Input nicht so richtig gestartet. Ja, leider, leider. Das heißt, da gab es Probleme, und es gab immer wieder Probleme mit der Verbindung zum Wi-Fi, was dazu geführt hat, dass ich mir einen Wi-Fi-Hotspot fürs Auto geholt habe, der natürlich dann auch monatliche Kosten verursacht. Das war auch nicht das Optimale. Die Anbindung über den, was ich auch eine Zeit lang probiert habe, über den Hotspot vom Handy, um eben eine zusätzliche Karte zu umgehen, ist aber alles andere als komfortabel, weil man natürlich immer zuerst den Hotspot einschalten muss, bevor man das Auto einschaltet. Ja, zusätzlich ist es so, wenn man das mal vergisst, kann man das nicht einfach unterwegs zuschalten, weil dann oft eine Fehlermeldung gesagt wird, bitte Wi-Fi-Verbindung prüfen, auch wenn hier das Wi-Fi dann steht. Das ist auch ein Problem, was ich übrigens auch mit Echos daheim habe. Manchmal verlieren die Verbindung, und dann bauen die Verbindung einfach nicht mehr neu auf. Da hilft dann nur noch ausschalten, einschalten, und dann geht's wieder. Das ist natürlich fürs Auto, für daheim ist es kein großes Problem, passiert auch nicht häufig, aber beim Auto ist es eben so, das wird ja ständig ausgeschaltet, da geht man ständig raus und rein. Jedes Mal muss man den Hotspot am Handy wieder aktivieren, vergisst man es, hat man eben dieses Problem, muss man wieder den Echo neu starten. Während der Fahrt ist es natürlich überhaupt nicht gut, das soll man ja gar nicht machen. Also das heißt, man muss dann irgendwo rausfahren und dann eben das machen. Das ist alles zu umständlich. Natürlich, es geht, und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, hat zumindest dazu geführt, dass ich das auch tatsächlich im Auto belassen habe, weil es eben super genial ist, sich dort Radiostreams von der ganzen Welt aus an, von der ganzen Welt an aus anzuhören, ganz ruhig. Und natürlich auch noch andere Sachen, sei es jetzt Wetter, auch Drop-ins, ja, zu machen, das heißt, andere Leute anzurufen über den Echo. Ach, das ist eine schöne Sache. Von daher, wunderbar. Aber eben diese paar Probleme, die waren eben da trotzdem immer noch vorhanden, und das soll eben mit dem Echo-Auto nicht mehr der Fall sein. Und die Verbindung läuft da nämlich etwas anders. Der Echo Auto verbindet sich eben nicht mit dem Wi-Fi, sondern via Bluetooth mit dem Handy, mit dem Smartphone. Und das Smartphone wiederum hat dann eben die Datenverbindungen ganz normal über die Karte. Von daher hat sich das eine Problem schon mal erledigt. Man braucht keine separate Karte oder einen separaten Wi-Fi-Hotspot im Auto. Man muss auch keinen Wi-Fi-Hotspot im Handy aktivieren oder ähnlichen Kram, sondern einfach nur Bluetooth. So, das ist schon mal ein Vorteil. Dann verbindet sich das Handy mit dem Bluetooth vom Auto, oder man verbindet via AUX-Kabel den Echo Auto mit dem Auto, je nachdem, mit dem Fahrzeug, je nachdem, was euch lieber ist. Bei Bluetooth hat man natürlich noch den Vorteil, dass an das Autoradio, wenn möglich, auch Informationen weitergegeben werden, zum Beispiel welcher Track gerade gespielt wird. Das funktioniert bei mir im Prius zum Beispiel wunderbar. Das heißt, ich kann gleich sehen, was läuft da. Ja. Das Einzige, was bei mir momentan nicht angezeigt wird, ist Album Arts. Allerdings habe ich da noch nicht probiert, ob das jetzt nur über die Echo Auto App so ist oder ob das auch so ist, wenn ich das einfach über Amazon Music vom Handy direkt abspiele. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem ist von meinem Autoradio oder von der Alexa-App. Das wird sich dann zeigen. Ja, Leute, ganz kurz. Ich werde heute in der Sendung wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal das Buzzword sagen. Ich versuche es zwar zu vermeiden, aber das wird sich wohl nicht ganz vermeiden lassen. Ja, weil ein paar Sachen muss ich eben nun mal sagen. Ja, ganz klar. Und ja. Also, ich habe das Ganze jedenfalls den Echo Auto ausgepackt und angeschlossen. Die Verbindung mit dem Smartphone ging recht fix, fast wie von selbst. Bluetooth ist ja bei mir eh immer aktiviert und somit musste ich nur noch die App starten und dann hat sich der Installationsprozess quasi auch sofort selbst gestartet, ja, und dann wurde das verbunden. Es kamen ein paar nervige Ansagen am Anfang, ja, in allen möglichen Sprachen, aber okay, das muss man sich nur einmal anhören und dann ist es in Ordnung. Ja, und dann war das Teil auch schon verbunden. Ja, die 8 Mikrofone, die da drin eingebaut sind, sorgen dafür, dass man auch gut gehört wird. Ich habe es an einer Stelle positioniert, wo jetzt nicht ganz optimal ist. Normalerweise soll man das ja zum Beispiel an die Lüftungsschlitze von der Luftzufuhr anbringen. Umfangreiches Material zur Installation ist auch dabei. Also es ist übrigens von der Ausstattung her wunderbar. Einmal diese Halterung mit Magnethalterung für das Gerät selbst. Diese Halterung wird angebracht eben an die Lüftungsschlitze oder ähnliche Sachen, die man eben im Auto findet mit diesen kleinen Öffnungen, also so ja, Lamellen oder irgendwas. Ja, irgendwas dort könnt ihr das anbringen, wunderbar. Das hat aber bei mir nicht hingehauen. Ich habe die passenden Lamellen nicht. Ja, traurig, traurig, ist halt mal so. Und somit ist das dorthin gewandert, wo auch der Echo Input war, nämlich in der Mittelkonsole im Ablagefach offen unten. Ja. Ich sehe zwar das blaue Licht nicht, das ist mir aber auch ganz so recht. Ich glaube zwar nicht, dass das so hell ist wie bei den normalen Echos. Ja, jedenfalls hoffe ich das, sonst wird der Fahrer nämlich geblendet. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Nur dieses blaue Licht da unten, ich muss das nicht unbedingt sehen. Ich warte auch nicht bis, das muss man auch nicht. Ich habe das immer wieder gesehen in Videos, dass die Leute das Buzzword sagen und dann warten, bis es irgendeinen Ton gibt oder bis es bis das Licht leuchtet. Das muss man definitiv nicht. Man kann einfach loslegen, das Buzzword sagen und sofort hinten dran den Befehl geben. Ja, also man muss da nicht warten und das funktioniert immer und einwandfrei. Gut, ich habe es probiert mit Musik. Mittlere Lautstärke, klar, man muss dann natürlich dort, wo ich es positioniert habe, etwas lauter sprechen. Ja, man muss allerdings nicht schreien. Ich lese immer wieder auch den Vergleich, ja, wer braucht denn Echo Auto? Da hat man ja sein Smartphone dafür, das hat man ja im Auto und fertig. Dann kann man das ja nutzen. Nee, das ist überhaupt kein Vergleich. Also beim Smartphone ab einer gewissen Lautstärke von der Musik, da könnt ihr nur noch schreien, ja, dass ihr verstanden werdet. Das funktioniert so nicht. Warum? Ist ja auch klar. Das Ding hat ein Mikrofon, das für Nahkommunikation ausgelegt ist. Und der Echo Auto hat 8 Mikrofone, der eben für mittlere und weitere Entfernungen geeignet ist. Und auch wesentlich empfindlicher ist. Und auch eben solche Geräusche im Hintergrund rausfiltern kann ganz gut und dann eben da euch besser versteht. Also definitiv, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Das habe ich ganz schnell wieder mir abgewöhnt. Ich habe das mal gedacht, das geht so schön, naja, ich tue das einfach ins Auto und dann kann ich alles damit machen, ja, navigieren und hin und her, ja, von wegen. Schon bei mittleren Fahrgeräuschen könnt ihr da nur noch schreiend euch verbinden. Ihr habt das sicherlich alles schon mal erlebt. Aber wenn ihr dann Musik abspielt und die noch laut ist, dann wird es ganz, ganz übel. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Alexa App und den Echo Auto könnt ihr nicht miteinander vergleichen. Viel, viel bessere Benutzungsmöglichkeiten und dann natürlich auch noch komplett handsfree. Das ist ja besonders wichtig in der Benutzung vom Auto. Es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich hier noch ein paar Tasten oder ein paar Sachen am Smartphone raus oder antippen muss. Ja, das geht gar nicht. Das heißt, ich will ins Auto rein und dann los geht's. Ja, es verbindet sich übrigens auch wesentlich schneller mit dem Smartphone, als es das tut mit dem Wi-Fi, also der Echo Input, wenn ich da das Auto gestartet habe, klar, ne, dann sucht er erstmal das Wi-Fi, das kann bis zu eine Minute dauern, ja, manchmal sogar noch länger, wenn er Schwierigkeiten hat, bis eine Verbindung aufgebaut ist. Also das heißt, ins Auto gehen und gleich euren Musiksender starten, das geht so nicht. Ja. das geht eben nur, wenn ihr den Echo Auto habt, denn dann wird es über Bluetooth verbunden. Diese Verbindung geht wesentlich schneller und dann habt ihr ja bereits eine Datenverbindung. Das heißt, innerhalb von wenigen Sekunden könnt ihr die Befehle an Echo Auto geben und los geht's. Also die haben sich da schon was dabei gedacht. Aber nochmal ganz kurz, der Echo Auto ist nur eine Erweiterung eures Smartphones. Ja? Aber mit den Funktionen, die ihr von einem Home Echo gewohnt seid. Und das war besonders wichtig, denn was ihr zum Beispiel mit einem Smartphone nicht machen könnt, ja, selbst wenn ihr es hinbekommt, bei einigen Smartphones kann man das einrichten, ja, hands-free, das heißt, man sagt dann einfach das Passwort und das Gerät erkennt es dann und reagiert, aber meist bei den allermeisten Handys nur dann, wenn ihr das Gerät bereits eingeschaltet habt und das Display aktiviert ist. Und dann kann man das gleich schon wieder vergessen. Ne? Aber okay, nur mal angenommen, ihr könntet das machen. Ja? Was ihr nicht machen könnt, ist zum Beispiel sagen, ja, Passwort und Spiele, Radio Anime auf TuneIn. Ja, das geht nicht. Warum? Weil euer Smartphone das nicht unterstützt. Ihr kennt in eurer Smartphone Alexa App keinen Radiosender von TuneIn starten. So. Und das finde ich natürlich ein absolutes Totschlagskriterium. Das geht nicht. Das ist nämlich genau das, was ich brauche. Ja. Das Wichtigste, die wichtigste Funktion im Auto. Ja. Und deswegen habe ich das natürlich gleich ausprobiert und siehe da, es funktioniert. Das bedeutet, es nutzt eben tatsächlich die Funktion, die auch ein Echo Home hat. Ja, also das heißt, Echo Home sage ich schon. Also die Echos für daheim, Echo Dot beispielsweise, Echo Input, ja und so weiter. Diese Funktionen werden genutzt. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ich sage, das ist nur eine Erweiterung von eurem Smartphone, dass eben dort zum Beispiel keine Wi-Fi-Komponente drin ist oder ähnliches, die sich eben direkt mit einem Wi-Fi verbindet, sondern eben nur mit eurem Smartphone verbindet und auch die Ausgabe des Sounds, wenn ihr mit Bluetooth verbunden seid, dann erfolgt das über euer Smartphone, diese Ausgabe, an euer Auto. Also das Gerät selbst verbindet sich nicht mit eurem Auto per Bluetooth. Ja? Nur wenn ihr den AUX-Eingang nutzt, dann wird euer Smartphone quasi umgangen und der Ton wird quasi vom AUX-Eingang abgespielt. Ja, also das ist im Prinzip diese Geschichte mit dem Echo Auto funktionierte alles problemlos. Installation ging in wenigen Minuten. Also ich war wirklich, ich bin an einem an so einem Amazon Locker, ne, habe ich mir das hingeschickt, weil ich an dem Tag nicht zur entsprechenden Zeit da war. Bin hingefahren, habe mir das Paket rausgeholt, im Auto natürlich sofort ausgepackt, die Kabel angeschlossen und eingerichtet. Ja, nach 3 Minuten war alles fertig und ich bin losgefahren mit einem funktionierenden Echo. Das nenne ich mal gut, aber das bin ich auch von den Amazon Echos gewohnt. Von allen meinen Echos war das bisher so. Ja, Zubehör hatte ich angefangen, also diese Halterung, ja, ist drin, ein Ladekabel, das wird nämlich direkt an den Echo Auto angeschlossen, ein AUX-Kabel ist dabei, falls ihr das mit dem AUX-Kabel an euer Auto verbinden möchtet, die Anleitungen sind dabei und ein Ladenetzteil für den Zigarettenanzünder und zwar mit 2 USB-Ausgängen. Super genial, danke Amazon, dass ihr nicht so knausrig wart und nur einen USB-Stromanschluss spendiert habt für dieses Gerät, für den Auto. Der braucht natürlich nur einer, aber jetzt habt ihr dann noch einen frei. Finde ich ganz, ganz toll. Beides oder alles habe ich nicht gebraucht. Wie gesagt, kommt in die Konsole über Bluetooth, ja, und ein USB-Anschlüsse habe ich schon im Auto und zwar satte 5 Stück und davon sind die meisten belegt. Allerdings einer ist jetzt frei geworden, ja, für den Echo. So sieht das also aus. Und damit, boom, habt ihr dieses System im Auto integriert. Besonderheit ist noch, ihr habt Android, also auf dem Android-Gerät habt ihr in der Alexa-App jetzt einen Auto-Modus. Und wenn ihr dann, das könnt ihr einstellen, wenn ihr dann den Echo Auto verbindet oder das sich automatisch verbindet, dann schaltet eure Alexa-App auf Wunsch in diesen Auto-Modus und dort könnt ihr per Klick einzelne Befehle aufrufen, die sind auch dann groß und deutlich auf dem Display, also nicht zu vergleichen mit der Oberfläche von der normalen App, also wenn die im normalen Modus startet, sondern die sieht ganz anders aus. Auch Informationen zum Soundtrack beispielsweise ist da noch drauf, etc., wenn da gerade was läuft und so weiter und so weiter. Da könnt ihr dann quasi auch visuelle Informationen sehen zu der Interaktion, die ihr gerade mit dem mit dem Echo Auto macht. Also beispielsweise weitere Informationen etc. Ganz gut. Muss man auch nicht anfassen. Wie gesagt, man kann zwar draufklicken, ja, wenn ihr noch steht, aber ihr könnt ja alles per Sprache aufrufen, aber man sieht es dann eben auch auf dem Bildschirm an eurem Smartphone. Und dann gibt es noch eine weitere Funktion. Man kann jetzt mit dem Echo Auto, und das ist eine Erweiterung vom gesamten Echo-Universum, könnt ihr euch navigieren lassen. Ja, und zwar von eurem Standort aus. Das heißt, die Echo, die Alexa-App, die erkennt quasi, wo ihr seid. Dazu müsst ihr auch euer Einverständnis erklären. Ja, und sendet dann quasi die entsprechenden Daten an eine App. Momentan kann man nur Google Maps auswählen. Und dann kriegt ihr dort die entsprechenden Route angezeigt über Google Maps am Auto. Ja, also im Prinzip ist es so, da wird dann Google Maps gestartet mit der Navigationsanfrage, die ihr gemacht habt. So könnt ihr dann zum Beispiel über euren Echo Auto sehr leicht, ja, ohne hier rumzukreischen oder sonst irgendwas, könnt ihr dann zum Beispiel sagen, navigiere mich zum Frankfurter Flughafen. Zack. Und schon wird die Route berechnet und die Navigation gestartet. Sehr schön. Da würde ich mir nur wünschen, dass es hier noch mehr Programme zur Auswahl gibt. Also ich habe einige Programme installiert, aber keines davon ist anwählbar. Nur Google Maps ist anwählbar. OSM-End-Anbindung ist bei mir allerdings sehr, sehr wichtig. Standard. Ohne das nützt mir das eigentlich nichts groß. Aber okay, auch das kann ich verschmerzen, ja, auch wenn ich diese Funktion jetzt nicht nutze. Also das sind zum Beispiel spezielle Funktionen. Auch wenn ihr die Verkehrslage wissen wollt, wird euer aktueller Standort erkannt. Anders als beim Echo Input beispielsweise, der geht von einer festen Position aus. Ja, das heißt, wenn ihr da zum Beispiel eine Routine angelegt habt und da heißt es, wie ist die Verkehrslage zur Arbeit, ja, dann sagt er den Weg von eurer Wohnung oder was für eine Adresse ihr da auch immer eingetragen habt zur Arbeit. Ja. Beim Echo Auto ist es so, er erkennt, wo seid ihr und sagt euch von dort aus, wie die Verkehrslage zu eurer, in dem Fall Arbeit ist. Und das ist natürlich besonders wichtig. Da wird aber auch nichts weiter aufgerufen, also keine weitere App gestartet. Das läuft so ab, bei Informationen, die eben Alexa, bei den Servern abruft. Wunderbar. Ich finde es eine wunderbare Sache. Die Funktionen sind sehr, sehr leicht zu aktivieren. Der Echo Auto versteht einem gut und es funktioniert einfach wunderbar. Coole Sache also, ich bereue es nicht. Echo Auto bleibt jetzt hier die Erweiterung meines Fahrzeugs und ja, wenn man so will, ne, das Auto ist gerade noch ein Stück intelligenter geworden. Nicht schlecht. Ach ja, habe ich noch was vergessen? Drop-ins, ne? Auch im Auto möglich, ja, Drop-ins und Anrufe. Man kann jetzt sowohl das Auto anrufen, ja, als auch Drop-in machen. Über die Unterschiede das lasse ich jetzt mal außen vor. Als auch jetzt zum Beispiel Drop-ins nach Hause machen, wenn jemand zum Beispiel daheim wartet, ja, oder auch Benachrichtigungen natürlich durchsenden. Zum Beispiel, ja, schicke Benachrichtigungen nach Hause an den Echo oder an alle Geräte und sagen, ich bin gleich da, zack, und dann wird wenn die ganzen Echos daheim losgehen und werden rausposaunen, ich bin gleich da. Dann ist jemand gewarnt. Genau. Und man kann eben auch dann tatsächlich miteinander sprechen, per Drop-in oder per Anruf und das Ganze dann ja, als Erweiterung sehen, Freisprecheinrichtung, Direktverbindung über die Datenstrukturen, also nicht über ein Telefon, ja, sondern eben über diese Verbindung. Das ist auch ganz interessant, weil nämlich dann die Person gerade dort annehmen kann, wo sie ist, dann spielt es also zum Beispiel keine Rolle, wenn auf die Person zum Beispiel jetzt, also wenn ihr jetzt beispielsweise mit mir verknüpft seid und ihr würdet sagen, ruf Rio an, dann würden bei mir alle Echos losgehen, ja, alle daheim und auch der im Auto und auch der App. Das heißt, wenn ich also irgendwo anders bin also nicht im Auto, habe aber mein Handy dabei, dann wird auch die App im Handy anschlagen da drauf und ich kann abnehmen und mit euch sprechen, wo immer ich bin. Ja, und wenn das mal kein Vorteil ist zum Telefon, dann weiß ich auch nicht. Ja, also coole Geschichte. Gut, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, aber ich glaube, das war auch nötig, um das mal klar zu machen, dass eben Echo Auto nicht, ich habe doch so viele negative Reviews schon gehört, kann ich gar nicht verstehen. Vielleicht haben die Leute andere Vorstellungen, was das ist. Aber im Prinzip ein Echo für daheim, in euren Auto, angepasst fürs Auto, ja, schnell und Verbindung über euer Smartphone, sodass ihr euch nicht mit Wi-Fi, Hotspots oder ähnlichem rumärgern müsst. Cool. So, dann noch was kurzes. Das Sony Xperia 5 Mark II ist jetzt in Deutschland verfügbar. Wenn ihr euch beeilt, ja, kriegt ihr noch ein gutes Angebot. Ja, richtig, ihr habt richtig gehört. Ein gutes Angebot von Sony, das kann doch nicht sein. Doch, kann es sein. Das Gerät, das Xperia 5 II, kostet leider 899 Euro. Würde sich aber dann lohnen, wenn ihr noch keinen Kopfhörer dazu habt oder ihr plant den Kauf eines Kopfhörers WF-1000 XM3 mit einer fantastischen Noise Cancellation, ja, wunderbar, also einer der besten auf dem Markt, ja, und das Teil kostet nämlich alleine ohne Smartphone 249 Euro, ja, und das sind High-End-Teile, ja, so sind die auch wirklich eingestuft als Hi-Fi Earbuds. Ja, die sind eine ganze Nummer größer als das, was eine andere Firma anbietet, ja. Also überhaupt nicht zu vergleichen. Also die kann, also diese Reihe kann man nur noch mit Bose vergleichen. Und gerade was Noise Cancellation an betrifft, gewinnt Sony den Vergleich regelmäßig. Ja. Also das sind richtige High-End-Teile, die hauen euch weg soundmäßig, das kann ich euch sagen. Ich habe selbst den Vorgänger als Kopfhörerversion. Also ich muss wirklich sagen, eine Anlage für 2000 Euro, lächerlich im Vergleich zu der Qualität von dem Kopfhörer. Wahnsinn. Also und diese genialen Earbuds, die bekommt ihr mit dazu für 899 Euro. Das heißt also, ihr zahlt 899 für das Xperia 5 Mark II inklusive diesen Noise Cancellation Kopfhörern, allerdings nur im begrenzten Zeitraum. Deswegen könnt ihr nicht lange warten. Ja, das Gerät selbst hat ja ein 6,1 Zoll Display im 21:9 Format, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor und so weiter. Also, schlecht ist das Teil allemal nicht, nur halt der Preis ist meiner Meinung nach viel zu teuer, wenn man das ohne diese Kopfhörer sieht. Aber hier kann man wirklich getrost die 249 abziehen von den 899 und dann kommt ihr auf 650, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ja, 650 und damit ist der Preis von dem Telefon absolut gerechtfertigt. Wenn er natürlich sagt, okay, ich brauche den Kopfhörer überhaupt nicht, interessiert mich nicht, hab schon gute, dann ja, wird euch das natürlich nichts nützen, aber ansonsten absolut ein Tipp. Gut, dann gehe ich mal weiter zu Yola. Yola, die Sailfish OS 3.4 Version ist jetzt draußen. Mehr Benutzerbetrieb ist jetzt möglich. Das heißt, ihr könnt verschiedene Profile anlegen und euch einloggen. Ähnlich wie mit einem Computer. Und es gibt auch neue Erneuerungen im Browser, sowie beim E-Mail-Programm und natürlich auch an der Oberfläche noch minimale Änderungen. Ja. Das Problem leider ist, dass Sailfish OS für viele ja, nichts nützt, weil eben der Support doch relativ klein ist. Die Firma selbst, Yola, wendet sich auch mehr an die Hersteller von Smartphones, bisher allerdings ohne wirklich überragenden Erfolg. Aber was soll man machen? Ist halt nicht ganz so einfach, Fuß zu fassen in so einer Welt, wo die großen Giganten einen versuchen, fertig zu machen, ja, oder einfach nicht das Umfeld vorhanden ist, dass die Leute hier sich durchringen zu sagen, oh ja, ich hole mir jetzt ein Sailfish OS-Handy, ja, weil das cool ist, ja, kein Google zu haben und so weiter, ne? Aber ja, vielleicht werden die Leute ja jetzt so langsam auf den Geschmack kommen, wenn jetzt die immer noch zweitgrößte Handyfirma der Welt jetzt auch ohne schon seit geraumer Zeit ohne Google Services auskommt. Das könnte auch ein, wie sagt man so, ein Weckruf sein, ja, für die Leute, hier vielleicht sich mal umzuschauen, denn Sailfish OS ist wirklich nicht schlecht. Ob ihr zu den ganz, ganz wenigen kompatiblen Nutzern bzw. Smartphones gehört, oh, nein, nee, ihr seid kein Smartphone, also, ne, ob eure Smartphones zu den wenigen kompatiblen Geräten gehören, das könnt ihr auf der Webseite von Yola für Sailfish OS sehen. Ja, Google Hangouts, ne, ihr wisst ja, das ist so ein Thema, da rege ich mich schon seit Jahren drüber auf, dass es das Ding überhaupt noch gibt. Aber nun ist endlich hat Google ein Todesdatum bestimmt, ja, oder zumindest ein Todesjahr. Nächstes Jahr ist Schluss mit Hangouts. Hangouts wird abgeschaltet und jetzt heißt, da müsst ihr euch jetzt Alternativen suchen, wenn ihr es immer noch nicht getan habt, ja, und noch im vergangenen Jahrzehnt lebt, ja, dann wird es jetzt langsam Zeit, hier euch Alternativen zu suchen, denn jetzt ist es endgültig besiegelt, das Ende von Hangouts. Es wird eine Migration angeboten werden von Hangouts zu Chat. Ja, dafür wird auch noch eine Anleitung herausgebracht. Eingestellt werden die Dienste Google Fi und Google Voice. Die wurden aber nur in den USA angeboten, aber die werden jetzt komplett eingestellt, weil eben auch Hangouts wegfällt. Meet, Google, also Google Meet und Google Chat sollen dann Hangouts ablösen endgültig. Das sind die Dienste, die auch schon seit geraumer Zeit für Geschäftskunden die Wahl sein soll, ja, und war. Das war ja schon eine ganze Zeit lang eigentlich parallel gelaufen, viel zu lange meiner Meinung nach. Damit hat natürlich Google seine Messaging-Dienste auch kaputt gemacht. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also Google Chat und Google Meet halte ich für genauso unsinnig wie Hangouts. Ja, Google hat keine Messaging-Strategie. Man muss ja auch noch bedenken, dass der Google Messenger ja auch noch existiert, wo man uns schon seit Jahren belallt, dass RCS ja das Nonplusultra ist, ja, und das Beste überhaupt. Bis zum heutigen Tag funktioniert es einfach nicht richtig, ganz einfach, ja. Kosten sind immens, für eine Nachricht 20 Cent zahlen, noch ganz normal oder was, ja. Und das hängt natürlich an den Netzbetreibern. Google etabliert einfach nicht die Möglichkeit, den Netzbetreiber zu umgehen mit ganz normalen Datendiensten. Das wäre für Google ein Klacks, das zu machen, ja. Aber vielleicht sind da Verträge mit den Netzbetreibern nicht belastbar dahingehend. Aber ich weiß nicht, jedenfalls ist das der letzte Schrott. Okay, niemand nutzt RCS in einem fortschrittlichen Staat. Ja, vielleicht in den USA, wo SMS immer noch das Nonplusultra ist. Ja. Auf jeden Fall, das ist natürlich blöd und deswegen hat Google keine vernünftige Messaging-Strategie, auch wenn jetzt das tote Hangouts auch endlich begraben wird. Ja. Die Leiche hat man ja jetzt jahrelang liegen lassen, hat schon ganz schön gestunken. Jetzt ist endlich vorbei damit, aber das ist jetzt nicht die Renaissance von dem Google Messaging-Dienst. Das ist nach wie vor das totale Chaos, aufgespalten in RCS, in Google Chats, in Google Meets und was weiß ich noch alles. Ich habe den Überblick verloren, ja. Und deswegen, holt euch einen gescheiten Messenger, wie zum Beispiel Line, ja, oder Signal. Ja, gibt genug, da braucht man heutzutage kein Google mehr dafür. Gut, kurz noch was, ich wollte es ja eigentlich gar nicht mehr erwähnen, ja, aber ich möchte euch nur mal kurz sagen, ich habe ja eine große Schelte losgelassen über die neue Pixel-Geräten und ich wollte euch nur mal auch sagen, dass es auch noch in den USA vernünftige Redaktionen gibt, die eben erkannt haben, wie der Hase läuft. Nämlich GSM Arena hat beispielsweise geschrieben, dass Google jetzt offiziell aus dem Flaggschiff-Rennen raus ist und sich in den Mid-Range-Bereich festsetzen will. Fertig. Und damit haben wir auch endlich auch eine klare Aussage mal von jemand anderem auch, von einer anderen Redaktion, ja, das, was ich schon ewig gesagt habe, das sind, die neuen Pixel-Geräte sind keine Flaggschiff-Phones, das sind keine High-End-Geräte, das sind Mid-Range-Geräte, die ein bisschen zu teuer ausgefallen sind für Mid-Range. Fertig. Das ist eigentlich alles. Gut, das wollte ich sagen. OnePlus Miterfinder Carl Pei hat das Unternehmen verlassen. Ja, Hintergründe sind noch nicht ganz klar. Ja, er will wohl offenbar was Eigenes machen. Ja. Jedenfalls könnte das für OnePlus nichts Gutes bedeuten. Ja, OnePlus hat ein paar Probleme in letzter Zeit mit dem Veröffentlichen vom OnePlus 8 haben die sich nicht nur Freunde gemacht, denn offenbar hat man den Community-Kurs da doch verlassen, ja, und schwenkt eigentlich jetzt auf den Kurs ein, den alle anderen auch haben, nämlich teure Geräte, ja, kaum Entwicklung in der Leistung, ja. Also das hat er natürlich nicht für besonders erfreute Kunden gesorgt. Vor allem hat auch die Community immer wieder Kleinigkeiten doch bemängelt. Und man hat ja am Anfang auch, so hat man zumindest gesagt, auf die Community gehört. Aber bei einigen Sachen wird eben doch nicht auf die Community gehört. Und man schwenkt ein in dieses Verhalten von auch anderen Mitbewerbern, Samsung, Honor, Huawei, die eben halt zwar vielleicht gute Sachen machen, OnePlus hat schon ein gutes Gerät, aber eben dann auch die Preise anders ansetzen. Nicht mehr so diese Kampfpreise, die man eben von OnePlus gewohnt ist, sondern jetzt ist es einfach nur noch ein Phone von vielen in dem Preisbereich, ganz einfach. Und die dann aber eben auch nicht mehr hören auf die Bedürfnisse der Community in manchen Sachen, ist mir schon klar, dass irgendwann auch das nicht mehr umgesetzt werden kann. Ja, wenn die zum Beispiel eine Platinrevision haben ohne 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, ja, nur als Beispiel, und die Community will den haben, aber die haben keine Platinrevision mehr, was sollen sie dann machen? Ja, ich meine, OnePlus, das müssen wir auch sehen, ist ja auch abhängig von Firmen wie Oppo, die ja auch mit irgendwo verbandelt sind, ja, und das müssen ja auch hier Lösungen auf dem Markt sein. Es ist ja nicht mehr so einfach, dass eine Firma wie OnePlus hingehen kann und kann sagen, wir machen alles alleine, alles von der Pike selbst, von der Pike auf selbst, ja. Wir machen ein komplettes eigenes Platinendesign, wir stellen alle Teile her, das geht so nicht mehr. Ja, also wenn da Teile nur noch teuer auf dem Markt zu bekommen sind, dann können die das nicht mehr machen. Ja? Und so weiter und so weiter. Also es ist nicht so einfach, das ist mir schon klar, nur das macht halt eben die OnePlus-Reihe zu einem weiteren Gerät unter vielen, und da dann auch noch der Preis entsprechend jetzt angekommen ist an die Preise der Konkurrenz, gibt es eigentlich nichts mehr, was das OnePlus jetzt wirklich hervorstechen lässt. Ja, also das ist natürlich schon eine Sache, wo auch deutlich zu spüren ist bei hier diesem OnePlus. Ich komme später nochmal zu dem OnePlus 8T, aber ich mache jetzt erstmal weiter, nämlich Honor hat angekündigt oder beziehungsweise hat durchsickern lassen, ja, dass sie bereits an der V40-Serie arbeiten. Das habe ich auch gar nicht anders erwartet. Ja. Da gibt es nämlich schon einen Teaser jetzt dafür, ein offizieller. Und möglicherweise ist dieses Gerät gar nicht mehr so weit weg. Ja, es scheint wohl nicht mehr so lange zu dauern, bis das Honor V40 vorgestellt wird. Und jetzt gehen natürlich gleich schon wieder die Gerüchte um, dass wir schon am 22. Oktober, also in ein paar Tagen, wenn Huawei seine Geräte vorstellt, dass wir da auch dann was von Honor hören über das V40. Allerdings ist es vollkommen unklar, ob das V40 überhaupt in Europa beispielsweise rauskommt. Das V30 ist ja dann nicht erschienen in Europa. Leider, leider. Hintergründe weiß ich nicht genau. Vermutlich denke ich mal, Oder vermutlich denke ich, dass die Teile einfach nicht ausreichen für den gesamten Weltmarkt. Und das würde auch bedeuten, dass das Honor V40 wahrscheinlich nicht herauskommt. Ihr wisst ja, momentan produziert Huawei und Honor mit den Teilen, die auf Halde liegen. Ja, neue Teile, vor allem Prozessoren beispielsweise, können die nicht bekommen. Andere Teile werden natürlich innerhalb von China gefertigt und gebaut. Aber das ist einer der wichtigsten Komponenten, nämlich der Prozessor, aber auch die Kameramodule beispielsweise stehen nicht mehr zur Verfügung. Ja, momentan. Alles, nur noch das, was eben auf Lager ist. Ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem für alle. Von daher würde ich jetzt mal noch nicht in Jubelschreie ausbrechen, wenn jetzt hier das V40 angekündigt wird, denn möglicherweise wird Europa das niemals zu Gesicht bekommen. Schade eigentlich. Ja. Der Kirin 9000 Prozessor jedenfalls, der macht gleich schon auf sich aufmerksam. Der Kirin 9000 ist ja der nach aktuellem Stand wohl letzte Kirin-Prozessor, der verbaut wird bei Huawei. Ich hoffe, Sie haben genug auf Lager. Die sind da scheinbar sehr zuversichtlich, dass das so ist. Der 9000er Chip, der Kirin 9000 jedenfalls, hat bei den Performance-Tests jedenfalls den Snapdragon 865 locker abgehängt. Also der Kirin 9000 haut alles weg und bis zum Schluss, muss man sagen, bis zum Schluss zeigt uns Huawei, wie weit voraus die Kirin-Prozessoren gegenüber Qualcomm sind. Es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Schweinerei, was hier abgeht, dass wir wegen diesem Staat USA, der andere Staaten erpresst, ja, auf Kosten von solchen Firmen, ja, dass wir deswegen jetzt minderwertige Technologie haben werden in Zukunft, ja, wenn man sieht, wie weit die Entwicklung bei Huawei voraus ist, beispielsweise eben mit den Prozessoren, ist das eine echte Schande. Also die USA erscheint hier wirklich als Technikstopper, ja, auf der Weltbühne und das ist wirklich, es war noch nie da gewesen, sowas. Ich finde es wirklich eine große Frechheit und nee, also ich habe leider auch keine angemessene Reaktion darauf. Da kann man einfach als Privatkunde nicht drauf reagieren. Ja, wie soll man das machen? Außer kauft euch keine neuen Smartphones mehr, wenn sie nicht von Huawei oder Honor sind. Ja, einfach nicht mehr kaufen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Konsumverweigerung, denn ja, wenn ich nur noch Produkte kaufen kann, die eben als Erpressungsmasse genutzt werden, dann kaufe ich lieber gar keins mehr. Ja, dann pfeife ich drauf. Aber ist mir schon klar, dass die Reaktion halt ja nur minimal, selbst wenn alle mitmachen würden, nur minimal wahrscheinlich da was ändern würden. Denn wenn ein verrückter Clown bei einer Weltmacht an der Regierung ist, ja, dann kann man auch nichts mehr machen. Ne? Ich meine, dann können wir nur noch mit den Schultern zucken und können sagen, ja, hoffen wir, dass die Technikbranche das Einzige ist, was das Land an die Wand fährt, ja, und nicht noch schlimmere Sachen an die Wand fährt, wie zum Beispiel den Weltfrieden. Ja. Na gut. Nein, ich stelle mich nicht zur Misswahl oder so. Aber trotzdem Weltfrieden. Ne? Gut, Huawei Mate 40 ist jedenfalls da natürlich mit zu erwähnen, denn das ist der Prozessor, der ja, oder der Kirin 9000 ist der Prozessor, der eben im Mate 40 Probe genommen wird, verbaut wird. Und damit wird man sehen, dass das Huawei Mate 40 dann, wenn das rauskommt, eines der performantesten Geräte auf dem Weltmarkt ist. Unglaublich. Das Mate 40 wird in Europa rauskommen, und die Stückzahlen, ja, weiß ich nicht, wie viel da vorhanden sind, aber Ich schätze mal, dass sich auch die Nachfrage natürlich etwas regulieren wird. Das heißt, so viel Geräte wie zum Beispiel für Mate 30 oder für Mate 20 werden da natürlich nicht mehr verkauft werden. Das ist klar. Das sieht man auch später, werde ich noch was sagen hier zu diesen Mate 40 und natürlich auch zu den Zahlen von Huawei. Das Samsung Galaxy S20 FE hat einige Touchscreen-Probleme. Viele User haben jetzt Schwierigkeiten damit, bis hin zur fehlenden Reaktion, wenn man irgendwas machen will auf dem Screen. Geht einfach nicht mehr so lange, bis man rebootet hat. Gibt allerdings auch andere Probleme, zum Beispiel kurzzeitiger Erkennungsstopp, das ist, dass man tippt, ne? Geht nichts, tippt, ne? Geht nichts, tippt, ah, geht wieder, okay. Also, wisst ihr, das nicht konsistent hier gleichmäßig erkennt, wenn man was tippt. Manchmal wird es einfach nicht erkannt, ja, und man muss muss mehrmals tippen, bevor hier was ausgewählt wird. Man weiß auch noch nicht genau, was da der Hintergrund ist. Es gab ja bei Samsung mal Probleme mit einem Screenschoner, also Screenschoner, ja, diesen, was da drüber klebt, ja, auf dem Display standardmäßig, da gab es schon Probleme und vielleicht muss da Samsung auch hier nochmal nachgucken. Jedenfalls ein bisschen ärgerlich ist es, wie viele Leute davon betroffen sind, kann man momentan nicht sagen, ob das jetzt wenige Fälle sind oder ob das massiver Bug ist. Lässt sich momentan noch nicht sagen, aber sicherlich werden das die Tech-Seiten da das im Auge behalten. Südkorea sich tapfer gegen die USA positioniert, wenn es gegen den Ban von Huawei geht. Das wundert mich sehr, weil Südkorea ist ja sehr, sehr abhängig von den USA. Trotzdem weigern die sich vehement, Huawei zu bannen. Aus dem 5G-Netzaufbau wahrscheinlich, weil sie halt doch als asiatisches Land lieber einen technischen Vorsprung haben wollen, ja, und nicht die Billigtechnologie aus den USA nutzen wollen, die weit, weit weg ist von dem Stand, von dem, was Huawei bieten kann an hinsichtlich Verlässlichkeit und Geschwindigkeit bei den 5G-Netzen, ja, ganz zu schweigen von der Verfügbarkeit. Also das würde da wesentlich länger dauern, bis die 5G-Netze hochgezogen werden ohne Huawei. Das steht fest. Das wissen auch mittlerweile die Leute in Großbritannien, ja, das wird denen noch leid tun, ja. Aber die Netzbetreiber sagen dort nämlich unverhohlen, wir wissen gar nicht, wie wir jetzt noch 5G-Netze in absehbarer Zeit aufbauen sollen. Ja, kann man mal vergessen, 2 Jahre wird sich das alles verschieben, mindestens, ne? Wunderbar. Aber naja, in Europa ist das vielleicht nicht ganz so drastisch mit den vielen Technikmuffeln hier, ja, die sind vielleicht noch froh, wenn es kein 5G-Netz gibt, ja. Aber in den asiatischen Ländern, wo die Leute dann doch ein bisschen fortschrittlicher sind, für die ist das einfach nicht akzeptabel und auch für die Firmen dort ist es nicht akzeptabel, dass sie jetzt einfach hier Second Grade Technology bekommen. Die wollen First Grade Technology haben, ja, und deswegen, ja, weigern sie sich da vehement. Trotz dem großen, großen Druck, der auf Südkorea ausgeübt wird. Ja. Lustig ist, was heißt lustig, traurig eigentlich, aber man sieht sogar hier, gerade unter dieser Meldung bei gischina.com, ja, sieht man dann auch ein paar oder zumindest mal einige Aussagen, wo mir dann auch die Haare zu Berge stehen, aber was so richtig die momentane Haltung widerspiegelt, wenn dann da einer mit dem Namen Free schreibt, ja, dass sich das Südkorea doch nochmal überlegen soll. Ansonsten Amerika ist nicht verpflichtet, Südkorea zu schützen gegen Nordkorea, ja. Und so, ja, macht man das halt auch mal da. Was? Ihr unterstützt Huawei? Okay, dann Nordkorea, ne, marschiert mal ein. Also, wir sind. Solche Menschen sind leider vermehrt in den USA anzutreffen, offenbar. Und das ist wirklich das Problem und ist auch wirklich traurig. Vielleicht sollte sich Südkorea nicht auf den Schutz der USA verlassen. Ne? Aber jetzt werden wir wieder zu politisch. Denn naja, eigentlich sollte sich niemand mehr wegen irgendetwas auf die USA verlassen. Ich glaube, das hat man mittlerweile eigentlich lernen müssen. Ne? Aber man möchte es nur noch nicht wahrhaben, ne? Dass man jetzt selbst die Verantwortung übernehmen muss. Ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ne? Red Magic 5S Review. Da muss ich sagen, das war sehr, sehr interessant. Hier das Red Magic 5S ist doch schon ziemlich gut aufgestellt und die wollen damit in den Gaming-Bereich einschlagen, wie oder gegen Razer, Asus, Republic of Gamer Phone 3, ja, und das Red Magic von Nubia mit dem 5S, ja, also nicht 5G, sondern 5S, da haben die jetzt ein Gamer Phone positioniert. Mit ziemlich guten Leistungsdaten. Also man hat hier zuerst mal ein 6,65 Zoll OLED-Display mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 2340x1080. Ein Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor. Versionen gibt es von 8 bis 16 GB RAM. Yeah! Das nenne ich Gamerphone. 16 GB RAM, Storage 128 GB bzw. 256 GB. Da ist natürlich die 256 GB zu empfehlen, denn Gamerphone, die Games brauchen immer mehr Gigabyte. Immer und immer und immer mehr. Ja, also da die Storage-Version 256 GB ist schon angemessen. 4500 mAh Akku, 55 Watt Fast Charging, 64 MP Weitwinkel hinten, 8 MP Ultraweitwinkelkamera und 2 MP Makrokamera. Die Selfie-Kamera ist dann mit 8 MP, naja, ganz okay. Der Fingerprint-Scanner befindet sich unterm Display. Das heißt also, ja, wie gehabt auf dem Display. Den Daumen drauf drücken und schon wird es erkannt. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist für einen Gamer sicherlich sehr, sehr interessant. Sound ohne Zeitverzögerung bzw. anschließbar an eine Anlage, wunderbar. Dann Schultertasten, ja. Tatsächlich kapazitive Schultertasten, also diese Shoulder Triggers, ja. Ein Lüfter ist eingebaut für den Turbo-Modus, nicht schlecht. Und ein sogenannter Game Boost Switch. Außerdem, wer weder mit Kopfhörer noch mit Anlage spielen will, für den sind auch noch Stereo-Lautsprecher eingebaut im Gerät. Coole Sache also, genau richtig für einen Gamer. Und da hängt natürlich dann alles an der Performance, die eben das Gerät bringt. Und da wurde im Review klar, dass das Ding wirklich sehr, sehr gut mithalten kann, auch wegen dem Lüfter, der da verbaut ist. Das macht natürlich viel aus bei der Kühlung des Gerätes. Ja. Akku ist natürlich auch so eine Sache, klar. Je ja, aufwendiger die Games sind, desto schneller wird natürlich auch der Akku runtergenudelt, ja, das ist klar. Dennoch hat es einige Stunden mit Call of Duty Mobile und PUBG geschlagen, also auch da okay. Ja. Ja, sieht alles wunderbar aus. Ich meine, als negative Sachen wurde die Software genannt, die könnte noch verbessert werden, ist noch ein bisschen mit Bugs überzogen, ja, aber das kann mit einem Software-Update ja leicht behoben werden. Die Kameras sind nicht ganz so gut, wie man es vielleicht von einem brandneuen Smartphone erwarten würde, aber auch hier sag ich mal, das ist schon ein Gaming-Phone, ja, mit ausreichenden Kameras. Ja, wer ein Kamerafone will mit ausreichend Gaming, ist wieder eine andere Geschichte. Dann müsste man vielleicht woanders ansetzen. Ja, ansonsten ist es eigentlich ziemlich cool. Interessant auch bei dem Review, den ich hier bei Fantroid gesehen habe, das Display, schreiben die, fühlt sich an wie ein Cheatcode für Mobile Gaming. So gut. Und schnell reagiert das Display. Und ich kann euch sagen, gerade bei Call of Duty Mobile, da habe ich selbst Erfahrung gemacht, weil ja hier das Honor View 20 als Call of Duty rauskam, war das sehr performant durch den Game Turbo Modus, ja, den GPU Turbo. Und da habe ich das sehr gut beobachten können. Also die anderen Spieler hatten null Chance. Null, weil einfach mein Gerät schneller war. Ja, und die haben noch nichts gesehen von mir, dann waren sie schon tot. Ja, also das ist schon Vorsprung durch Technik ist eigentlich normal. Und das weiß auch jeder Gamer im PC-Bereich beispielsweise. Die rüsten ihre Maschinen extrem auf, ja, damit sie möglichst geringe Latenzzeiten haben. Und damit meine ich nicht nur Internet-Latenzzeiten, sondern auch zum Beispiel Tastatur und Maus. Besonders schnelle Tastatur und Maus, besonders schnelle Monitore mit nur ganz, ganz, ganz wenige Millisekunden Reaktionszeit. Normalen Fernseher, seid ihr tot, fertig. Ja. Also, kann ich vergessen. Ja. Deswegen ist es eben nicht so einfach und deswegen macht sich das beim Gaming-Phone auch sehr bemerkbar. Ganz einfach. Power, Power, Power. Das ist das Wichtigste beim Gaming-Phone. Und das hat das Red Magic 5S. Ja. Den Preis kann ich euch leider nicht sagen, weil der noch nicht bekannt ist auf dem Markt. Ja. Wenn man hier den chinesischen Preis umrechnet, dann bringt das gar nichts. Das habe ich schon in der Vergangenheit des Öfteren gesehen. Ich kann mal gucken, ob das schon in den USA lieferbar ist. Da kann man es ja ungefähr mal damit sagen. Also in den USA ist das Gerät verfügbar. Jetzt muss ich mal gucken, das ist die 8 GB-Version. Also die 8 GB mit 128 GB Speicher wäre auf Moment, Moment, kommt auf 624 Euro. Ja, die größeren Versionen, mal schauen, ob dann noch was zu sehen ist. Ganz kurz, Leute. Eieiei. Gibt es dann noch was? 8 GB, 8 GB, ja, 12 GB Versionen. Also hier habe ich jetzt noch, nein, das ist 5G. Hier habe ich 256 GB, 12 GB RAM ohne Preis. Okay, gut, also kann man vergessen. Seht ihr, das ist das Problem. Ja. Aber ja, ihr wisst, was damit gemeint ist. Okay, nächstes. Nächste Meldung war das, ja gut, Sony Xperia 5 Mark II habe ich ja schon gesagt, ne? Momentan im Angebot mit dem mit den Earbuds, mit den teuren, Wahnsinn. Ja genau, das 8 Plus, das OnePlus 8T hat hier einen Test erfahren von dem Jerry Rick Everything. Ich werde den jetzt gar nicht verlinken, denn mittlerweile, also ihr kennt bestimmt schon die Seite, die YouTube, den YouTube-Channel von Jerry Rick Everything. Ja. Jedenfalls interessant daran ist, dass das Gerät anders als seine Vorgänger in letzter Zeit eben stabiler ist. Das heißt, der hier hat, also das 8T, das neue, hat tatsächlich den Bend-Test überstanden. Das 8er und das Vorgängermodell zum 8 hat es nicht überstanden. Die sind durchgebrochen, einfach so kaputt, Ende Gelände. Ja. Aber das hier hat es überstanden und das heißt, dass hier wohl schon ein stärkerer Rahmen verbaut wurde, sodass das Ding nicht so leicht durchbrechen kann wie die vorhergehenden Modelle. Und das ist schon mal ein guter Vorteil mit dem Ganzen. Das 8T, um es nochmal kurz hier rauszuhauen, die Daten 6,55 Zoll Display, 20:9 Format mit AMOLED, ein Snapdragon 865 Prozessor, 8 GB RAM mit 128 GB Storage. Es gibt auch eine Version mit 12 GB RAM, LPDDR4X und 256 GB RAM UFS 3.1 Storage. Android 11 ist drauf, Dual SIM, 48 Megapixel Kamera hinten mit einem Sony Sensor, 16 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ebenfalls Sony-Sensor, 2 Megapixel Tiefensensor und eine Slow-Motion-Aufnahme mit 240 Frames pro Sekunde möglich, 16 Megapixel Front-Facing-Kamera und im Display Fingerprint-Sensor, und 5G natürlich integriert, ganz klar, mit den wichtigsten Bändern. 4500 mAh Akku runden das Ganze auf und Warp Charge nennt sich bei denen diese Schnellladetechnologie, 65 Watt. Wow. Cool. Also, so schlecht ist das Teil nicht. Allerdings ist der Preis ebenfalls auch nicht so toll. Ja, das muss man also immer wieder in Relation setzen. Aber okay, ihr wisst das ja schon. Gut. Samsung hat den Markt an sich gerissen, nachdem Huawei natürlich jetzt durch die Erpressung durch die USA natürlich in den in Verzug geraten ist, ja, um es mal so zu sagen. Klar, wer keine Teile mehr kaufen kann und nur noch auf Halde produziert oder nur noch von den Teilen im Lager produziert, der weiß, selbst wenn er das könnte, die Stückzahlen jetzt zu forcieren, ist sinnlos. Deswegen ist natürlich auch die Werbung etwas zurückgeschraubt worden, ganz klar, hinsichtlich diesen Geräten. Und das ist ja auch logisch. Ja. Die Marktanteile sind gefallen von 21 auf 16%. Bei Samsung sind sie von 20% auf 22% gestiegen. Das bedeutet, Huawei war ja der größte Smartphone-Hersteller der Welt geworden. Im April 2020 war das noch Wahnsinn. Jetzt im August ist Samsung wieder die Nummer 1, Huawei immer noch die Nummer 2. Danach kommt Apple. Aber auch Xiaomi hat zugelegt mit 11%, nur noch knapp hinter Apple. Möglicherweise werden wir bald einen neuen Dritten sehen. Ja, aber ob das dann Xiaomi sein wird oder ob das Huawei sein wird, das werden wir noch sehen. Aber ich denke, es wird nicht mehr lang dauern, dass dann eben Xiaomi tatsächlich vorbeizieht an Apple und möglicherweise auch an Huawei. Denn eins ist klar, den zweiten Platz kann Huawei unter diesen Umständen eben nicht mehr halten. Das wäre sogar noch ziemlich gut, wenn sie den dritten Platz halten könnten. Ja. Das würde ich Huawei noch zutrauen, trotz allem. Ja. Und es wird sicherlich nicht mehr lang dauern. Dann wird auch ein Gerät angekündigt werden mit einem Prozessor, der eben da möglicherweise nicht davon betroffen ist. Außerdem noch ein Faktor ist da drin. Qualcomm hat ja seine minderwertige Technologie angeboten für Huawei. Im Prinzip kann Huawei das nicht ablehnen, ja, wenn sie überhaupt noch Geräte produzieren wollen. Nur die US-Regierung muss damit natürlich einverstanden sein. Ne? Wäre natürlich ein Coup für die US-Regierung, ganz klar. Die haben ja dann quasi ihre Firma, eine amerikanische Firma, gestärkt als einziger Lieferant für Prozessoren an Huawei. Ja? Ich weiß nicht, gibt es eigentlich überhaupt noch so Gesetze auf der Welt, so Handelsgesetze oder so, wenn doch die USA erlauben würde, jetzt Prozessoren an China zu liefern, also an Huawei zu liefern, aber anderen Anbietern verbietet, Prozessoren an Huawei zu liefern. Ist da noch jemand, der das ungerecht findet, oder ist das jetzt irgendwie, naja, egal. Gut, wenn interessiert, ich weiß, Leute, ich kann es immer nur wieder sagen, ja, es tut mir leid, wenn ich euch immer damit nerv mit diesen Sachen. Ich glaube, mittlerweile ist auch wirklich ein Nervpunkt erreicht, aber es frustriert mich schon ziemlich, ja. Also diese Ohnmacht geht mir wirklich auf den Keks und ich würde lieben gern einen Boykott von allen amerikanischen Produkten ausrufen. Ja. Das wäre aber vollkommen sinnlos und vollkommen blödsinnig. Erstmal, weil es nicht geht. Dann mache ich meinen Computer raus, ja, meine Echos sind weg, ja, alles, ja, kann man vergessen. Und außerdem verfehlt es dann auch die Wirkung. Also ein Boykott ist sinnlos. Ja, genauso sinnlos wie der US-Boykott von Huawei. Ist auch sinnlos. Boykotte sind meistens sinnlos. Die helfen meistens dann den Leuten, denen man gar nicht helfen will. Also sinnlos. Und deswegen kann es natürlich nicht. Aber was soll man machen? Ja, deswegen, ich bin leider gefrustet, was das angeht. Aber nicht gefrustet bin ich durch das fantastische Huawei Mate 40 Pro, das geleakt ist. Ich kann noch nicht allzu viel sagen will, auch noch nicht allzu viel von wegnehmen. Am 22. wissen wir ja mehr, aber nur mal so, ja, ihr könnt drauf bauen, dass das Huawei Mate 40 Pro Plus bis zu 12 GB RAM bringen wird und 256 GB Storage haben wird, ja, und eine extrem gute Kamera. Das ist wohl auch kein Geheimnis. Natürlich den Kirin 9000 Prozessor beinhalten wird, der, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bei den Benchmarks alles, was auf dem Markt ist, weghaut. Ja, cool. Also, am 22. Oktober könnt ihr euch um 14 Uhr europäischer Zeit davon überzeugen, wie vermutlich das letzte Mal für absehbare Zeit Huawei das beste Smartphone der Welt vorstellen wird. Das wird, wie gesagt, wahrscheinlich das letzte Mal sein in absehbarer Zeit, wo sie das beste Smartphone vorstellen können, weil sie es ja nicht mehr machen können durch diese US-Erpressung. Aber noch zeigen sie, wo sie technisch angesiedelt sind. Und das wird wirklich ein fantastisches Event werden. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Guckt rein. Oktober, 22. Oktober um 14 Uhr europäischer Zeit. Und werdet Zeuge des Stinkefingers von Huawei gegen die USA. So, Huawei Mate 40 hat auch ein, oder Huawei hat auch für das Mate 40 ein neues Promo-Video natürlich gezeigt, ja, das euch auch schon mal darauf vorbereitet, was ihr erwarten könnt für die für dieses Event. Nämlich eine Korrektur für die Weitwinkelkamera. Wie ihr ja wisst, hat so ein Weitwinkelobjektiv ja Verzerrungen drin. Klar, ne, wegen diesem besonders weit gestreckten Winkel. Und das Mate 40 wird eine Technologie beinhalten, die das rausrechnet, beziehungsweise rausmacht. Es ist noch nicht ganz klar, wie das gemacht wird, ob das rein Softwarelösung ist oder ob das eine Linsen-Plus-Softwarelösung ist. Das wird sich noch zeigen, das wird dann bei der Vorstellung passieren. Aber ist die Werbung schon darauf ausgelegt, dass eben die Weitwinkelbilder, die gemacht werden mit dem Huawei Mate 40, nicht mehr verzerrt sind. Cool. Und dass wir, wenn das klappt, das kann ich auch sagen, das wird ein ganz neues Gefühl von Bild geben. Das wird richtig spannend werden, ja. Und auch die neue System-UI wird da vorgestellt werden. Es sind schon einige Screenshots im Netz aufgetaucht, wirkt extrem aufgeräumt, ja. Also, wow. Ich bin schon fast, also für meine Verhältnisse, muss ich schon sagen, ist das schon fast zu simpel gehalten, zu aufgeräumt, ja. Das, also die Leute, die auf Simplistik stehen, die werden da begeistert sein. Aber ich, ja, mir gefällt es nicht ganz so gut, ja, muss ich zugeben. Ne? Aber mal gucken, man sieht ja erst nur ein paar Screenshots. Hauptsache, der Rest der UI stimmt auch und sie ist vor allem flüssig und schnell und unkompliziert zu bedienen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, ob jetzt die Icons so oder so sind, bei mir kommt sowieso ein Theme drauf, damit alles grell, bunt und knallig Neon ist. Ja, so sieht's aus. Das ist das Beispiel. Gut, dann könnt ihr noch einen, oder was heißt, könnt ihr, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt mitmachen könnt. Jedenfalls erwähnenswert fand ist Cospet Prime 2 Smartwatch könnt ihr gewinnen in einer Aktion, die jetzt gerade Cospet fährt. Und dabei ist mir aufgefallen, diese Cospet Prime 2 Smartwatch, die ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Die hat einen Helio P22 Prozessor von MediaTek, eine 13 Megapixel Kamera, die ist rotierbar, 4 GB RAM, 64 GB Storage, hat Android 10 drauf, ein 2,1 Zoll Display, 480x480 Bildpunkte Auflösung, ein Keramikrahmen, 1600 mAh Akku, wow, und Face Unlock. Face Unlock auf der Uhr. Also ich muss schon sagen, das ist nicht so schlecht. Das ist eine der innovativsten Smartwatches, die ich seit langem gesehen habe. Das ist richtig cool. Ja, die ist irgendwie an mir vorbeigegangen, vermutlich auch wegen der Marke Cospet. Ehrlich gesagt, die hat mir nicht viel gesagt. Ich habe sie zwar schon mal gehört, aber so richtig angesprungen bin ich da nicht, ja. Offenbar war das ein Fehler, ja. Auf der Cospet-Seite kann man sich jedenfalls registrieren, wenn ihr auch an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und ihr könnt natürlich dort auch mal die technischen Daten zu der Uhr sehen. Diese rotierbare Kamera ist auch sehr interessant. Damit könnt ihr nämlich dann eben Selfie-Aufnahmen, beziehungsweise ist ja Android drauf, auch eben Videotelefonie führen mit der Uhr. Ha! Ruhe! Hey, sei ruhig, ich rede mit meiner Uhr, okay? Also cool. Und könnt ihr natürlich auch dann nach hinten klappen, sodass ihr auch Aufnahmen mit eurer Uhr machen könnt. Bilder. Coole Sachen, also nicht von euch, sondern von dem, was vor euch ist. Coole Sache. Smart, also die Watchfaces sind ja bei mir immer das Wichtigste. Ja, also Watchfaces ist das A und O bei einer Smartwatch bei mir. Denn ich habe dann so eine genaue Vorstellung, wie eine Uhr auszusehen hat und was angezeigt wird auf der Uhr. Ja, nützt mir nichts, wenn ein schönes Ziffernblatt drauf ist, aber gar nichts an Informationen angezeigt wird. Ich will alles. Schönes Ziffernblatt plus tolle Informationen. Und einige davon sind sehr, sehr interessant, die man hier sieht. Da gibt es auch tatsächlich von verschiedenen Designern, ja, oder Ziffernblätter, ja, die ihr dort dann einstellen könnt. Und das sind schon eine ganze Menge. Also ja, da ist auf jeden Fall auch was für mich dabei. Ich bin überzeugt davon, für euch ist auch das ein oder andere Ziffernblatt dabei. Auch mit vielen Informationen, mit wenig Informationen, digital, analog. Ach, das ist ein Punkt bei mir, auf jeden Fall analog Ziffernblatt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, schön. Und ich sehe jetzt auch nicht, auf den ersten Blick sehe ich jetzt auch nicht irgendwelche Rip-Offs von irgendwelchen Uhren oder so, sondern tatsächlich auch neue, innovative Zifferblätter, die hier diesem technischen Aspekt dieser Uhr auch Genüge tun. Ganz cool. Cospet Prime 2 nennt sich die, genau. Mit echtem Android drauf. Cool. So, dann komme ich mal zu der Community. Da gab es erstmal zwei Sachen. Und zwar war das erste Mal betreffend der Sache Honor wird verkauft. WinFuture schreibt, der Nachtzug hat darüber berichtet. Ja, auch ich habe hier noch einen Bericht vorliegen. Das ganze Gerücht basierte auf einem Tweet eines Analysten. Da hat natürlich Reuters diesen Tweet aufgefasst, klar. Ne? Reuters, logisch, ne? US first, ne? Klar. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Der Analyst hat allerdings den Tweet schon letzte Woche wieder gelöscht. Ich habe das schon letzte Woche vernommen, dieses Gerücht, schon lange bevor Reuters das vernommen hat. Ne, das sind halt auch nicht die schnellsten. Ne? Ich bin schneller als Reuters, immer. Wie gesagt, der hat seinen Tweet schon wieder gelöscht und eigentlich ist das Ganze vom Tisch erstmal. Ja. Was natürlich durch solche Gerüchte durchaus passieren kann, dass diese Prophezeiungen sich selbst erfüllen, ja, nicht, weil das schon vorher festgestanden hat, sondern weil da Märkte in Bewegung gebracht werden. Stellt euch mal vor, die Aktionäre von so einer Firma finden das dann auf einmal ganz gut, was Reuters schreibt. Dann wird es auch so passieren. Ja? Die Frage ist natürlich, was kann Honor alleine ohne Huawei denn machen? Eigentlich wären die nur noch ein Teillieferant für Huawei, um die Beschränkungen zu umgehen, zumindest zeitweise, solange bis Honor eben auch auf der Bannliste steht. Ja. Honor alleine, so sagen die meisten Experten, ist nicht überlebensfähig. Weil die Technik, die sie verwenden, von Huawei kommt. Ich weiß nicht, ob das so, vielleicht auch bei Reuters noch nicht so angekommen ist. Ja. Honor macht nichts selbst. Honor benutzt nur Produkte von Huawei und vermarktet die anders zu anderen Preisen, mit anderen Schwerpunkten und minimalen Änderungen. Das ist alles. Egal ob Uhren oder Smartphones. Also auch die Uhr, die Honor Watch so und so, ja, entspricht jeweils dem aktuellen Modell von Huawei. Ja. Das habe ich auch schon selbst geprüft. Ja. Nur, dass die eben günstiger ist, möglicherweise eben die Software ein bisschen anders ist. Auch die Geräte hier, wie zum Beispiel das Honor View 20, ja, das entspricht technisch damals dem Mate 20 in etwa. Ja, nur, dass es eben wesentlich günstiger ist, ja, minimale Änderungen hat. Prozessor ist das gleiche, Technik ist die gleiche, Display ist das gleiche und. Das sind eben Fakten, wo auch klar ist, also was wäre denn Honor ohne Huawei? Also das ist, erscheint mir noch irgendwo sinnlos, ja, dass man das macht. Klar kann man dann sagen, na, die spalten sich ab, die können ja weiterhin bei Huawei die Teile kaufen. Ob sie das dann allerdings von der Bandliste runterholen wird, das mag ich zu bezweifeln. Ja, andererseits wurde spekuliert, das wäre eine gute Möglichkeit für Huawei erstmal natürlich Geld zu sparen. Ne? Unsinn, also im Gegenteil, die machen ganz gut Geld mit Honor. Ja, wenn sie das Geschäft auch noch abgeben, können sie den Laden gleich zumachen. Auch das wurde schon von Analysten genannt. Die haben gesagt, auch Huawei ist ohne Honor nicht überlebensfähig. Ja? Weil das nämlich eine Massenmarke ist. Das sollte man nicht unterschätzen, denn wenn irgendwo in der Statistik Huawei auftaucht, dann sind die Honor-Verkäufe damit eingerechnet. Ne? So. Und dann haben einige Analysten gesagt, oh ja, Mensch, da, das ist ja eine schlechte Idee. Ne? Da könnte ja Honor dann, weil die dann nicht mehr auf der Bandliste stehen, weil die ja irgendjemand anderem gehören, nicht mehr Huawei, könnten die ja Prozessoren einkaufen. Ja, und dann in China verkaufen. Weiß nicht, ob das den Analysten klar ist, dass die dann auch gleich wieder auf die Bandliste laufen würden. Das wäre ja auch jetzt schon möglich bei Dutzenden von chinesischen Firmen, ja, die eben sogar in China selbst die Prozessoren herstellen, die könnten die ja an Huawei verkaufen. Nö, aber das verbietet ja denen die USA, weil die sagen, ihr benutzt amerikanische Technologie, ja, zum Herstellen von den Prozessoren, also dürft ihr die nicht an Huawei verkaufen. Wie kommen die darauf, diese Analysten, dass dann Honor Prozessoren kaufen könnte und die dann an Huawei weiterverkaufen könnte? Was für ein Quatsch. Das geht doch gar nicht. Die dürfen ja selbst keine mehr herstellen. Also, das ist hier auch ein Problem. Deswegen habe ich auch schon geantwortet, dass eben das Huawei auch schon demittiert hat, und zwar vehement letzte Woche. Ganz ausschließend, klar, kann man das natürlich in dieser Situation nicht. Ganz einfach deswegen, weil alles im Umbruch befindet. Was heute gesagt wird, niemals, das heißt morgen vielleicht, auf jeden Fall machen wir das. Ja? Deswegen, so ein Gerücht jetzt zu streuen, wie das eben Reuters gemacht hat, ist meiner Meinung nach durchsichtig genug, um das erstmal als Fake News abzutun, ja, aber auch insofern ein Gerücht, dass man das jetzt keine Traumtänzerei ist, sondern das schon darauf basiert, sich Überlegungen zu machen, ja, okay, ne, das könnte ja passieren, im Prinzip kann alles passieren, ja. Es kann auch passieren, dass Huawei nächsten Monat von der Bandliste kommt, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist. Und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Auch das ist möglich. Und mal gucken, wie das dann Ende November aussieht. Ja, also da müssen wir ja auch nochmal warten. Und ich meine, vorher wird sowieso nichts passieren. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ob es natürlich dann unter dem unter den Demokraten da anders wird, ne? Wage ich auch nur zu bezweifeln, die sind ja alle gegen China, ne? So, so richtig rassistisch, aber ist ja, also kann man durchaus sagen, USA hat ein Rassismusproblem, ne? Das sieht man ganz klar bei den Politikern, ja? Die hier, ne? Andere Länder immer wieder diffamieren und als das Böse abtun. Also wenn das kein Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Aber okay, gut, so ist nun mal die Lage und von daher, ja, heute ist es jedenfalls so, dass Huawei gesagt hat, Bullshit, wir verkaufen Honor auf keinen Fall. Was Huawei morgen sagen wird, das weiß niemand, das weiß noch nicht mal Huawei selbst momentan. Dann schreibt der Alexander noch, was ist eigentlich aus Fotos hier geworden? Ich wollte letztens eine aufnehmen, habe aber festgestellt, dass die Samsung-Kamera-App das gar nicht mehr kann. Frühere Samsung-Geräte konnten das noch über die offizielle Kamera-App und auch im Play Store habe ich keine Google-Kamera oder Fotos 4-App gefunden. Ja, also mehrere Probleme natürlich. Nicht jedes Gerät kann die Google-Kamera herunterladen. Eigentlich wundert mich das. Sollte doch normalerweise bei den meisten gehen. Aber wie gesagt, nicht jeder Smartphone-Hersteller hat Zugriff auf die Google-Kamera-App, auf die Original-Google-Kamera-App. Ehrlich gesagt, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, was Samsung gemacht hat, denn ich habe keine Samsung, ja. Und von daher weiß ich jetzt nicht, was die gemacht haben mit ihrer Fotosphere-App. Bei Google selbst scheint das auf jeden Fall noch zu gehen. Ich glaube, aber der Name, hat sich nicht der Name geändert? Ich glaube, der Name hat sich geändert. Aber auch da bin ich ein bisschen außer Übung. Ja, wenn ich hier auf meinem Honor View 20 die Kamera-App aufmache, da ist auf jeden Fall noch sowas drin. Ja, aber jetzt, naja, was jetzt, wie das da aussieht auf den anderen Geräten, das weiß ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wisst ihr es ja, ist Fotosphere noch ein Ding oder ist das jetzt schon heimlich still oder heimlich weg? Also bei Huawei heißt das ganze 3D-Panorama oder zumindest bei Honor heißt das ganze 3D-Panorama. Und das ist hier noch drin, ganz normal. Ja. Vielleicht hat es ja auch nur eine neue Namensänderung gegeben in der Samsung-App. Guck mal, ob vielleicht eine 3D-Panorama jetzt das Ganze heißt. Ja. Das wird's dann wahrscheinlich sein. Ja. Ich fand Fotos 4 sowieso so ein Name, was auch nicht. Der ist nicht so ganz gängig, vor allem außerhalb des englischen Sprachbereichs. Fotosphere, das kann man kaum aussprechen, ja. Und vielleicht haben die es auch umbenannt, einfach nur. Kann es sein. Wer es weiß, schreibt mal in die Community, damit hier auch der Alexander weiß, was da los ist. Gut. Das war's von der Community. Jetzt komme ich mal zur App der Woche. Da bin ich in der Huawei App Gallery aufmerksam geworden auf eine schöne App. Die gibt's aber auch im Play Store. Die nennt sich NoPix. Ja, NoPix, No.pix. Und das ist, ja, was soll man sagen? Malen nach Zahlen auf dem Smartphone. Ja, hört sich so simpel an, ja, ist auch simpel, aber es ist bei den Smartphones eine schöne Anpassung jetzt passiert bei diesen bei dieser Art, ja, von Malerei, wenn man das so will. Das geht jetzt alles recht gut. Es sind kleine, unkomplizierte Pixel-Grafiken, ja, vorhanden, die man ausmalen kann. Das geht recht zügig und schnell. Es gibt aber auch extrem komplizierte Sachen, wie zum Beispiel Starry Night von Van Gogh. Ja, also da müsst ihr dann schon ein bisschen mehr Zeit investieren und da ist die Auflösung auch wesentlich größer, ja. Deswegen gibt es natürlich auch Zoom-Funktionen. Und wenn ihr weit genug rauszoomt, seht ihr dann auch die Zahlen, die ihr dann ausfüllen könnt. Es gibt auch noch einen Modus, wo ihr die Zahlen quasi ausschalten könnt und selbst die Farben anwählen. Allerdings ist es so, dass ihr wirklich keine falschen Farben auf ein Feld drauf machen könnt. Ja, sondern nur die richtigen Farben könnt ihr drauf machen. Es gibt eine Füllfunktion, Achtung, die ist aber in der kostenlosen Version, müsst ihr nach ein paar Füllungen dann tatsächlich euch Werbung angucken. Wenn euch das jetzt skurril vorkommt, ja, ich habe auch zuerst gestutzt und habe gedacht, nee, Moment mal, was ist denn da falsch? Ja, aber es ist wirklich noch zu vertreten. Die App ist natürlich kostenlos und deswegen könnt ihr euch schon vorstellen, gibt es In-App-Käufe. Ja. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele niedliche Symbole, Anime-Chars, aber eben auch extrem komplizierte Bilder zum Nachmalen. Nicht alle davon übrigens sind kostenlos. Manche kosten tatsächlich Geld. Ja. Aber die meisten, die ich jetzt hier gesehen habe, sind tatsächlich kostenlos, was ich natürlich sehr, sehr begrüße. Wie gesagt, besondere Funktionen oder so könnt ihr dann freischalten mit Werbung. Aber muss ich mal gerade gucken, gibt es denn da auch was zum Kaufen? Na, offenbar nicht, ja, keine Ahnung. Also Werbung müsst ihr euch angucken, naja, so sieht's aus. Oder ihr macht einfach nicht die Füllfunktion, sondern macht es einfach mit eurem Finger. Das geht relativ einfach, denn wenn ihr zum Beispiel erstmal eine Farbe ausgewählt habt für die entsprechende Nummer, müsst ihr nur einmal auf so eine Nummer tippen. Und dann könnt ihr über alles fahren, was auf dem Display ist, und nur die Nummer der Farbe, die ihr ausgewählt habt, wird dann auf das Bild gebracht. Also es ist relativ unkompliziert. Man muss hier nicht wirklich malen, sage ich mal. Ja. Aber es ist noch am ehesten, wenn man das jetzt vergleichen will mit etwas, kann man es am ehesten noch mit Malen nach Zahlen vergleichen. Ja. So wird es auch beworben. Es macht Spaß. Es macht einfach Spaß und ihr könnt damit auch schnell viel Zeit verbringen, und ich denke, wenn es so kurzweilig ist, dann haben die irgendwas richtig gemacht. Die sagen hier gratis, völlig gratis. Okay, ja, wie gesagt, Werbung für manche Sachen angucken, dann könnt ihr wieder die Funktion ein paar Mal benutzen. Ja, außer eben für die normale Malfunktion, da gibt es keine Werbung. Ja. Und ja, ich meine, es sind noch ein paar kleine weitere Sachen, zum Beispiel lustige Zeitraffer-Videos von, wie ihr die Bilder gemalt habt, könnt ihr dann verschicken, beispielsweise an eure Kontakte, ja, und der Ablauf an sich ist relativ einfach. Am Anfang kommt einem das wirklich verwirrend vor, aber man gewöhnt sich ganz, ganz, ganz schnell drauf, wenn man das System erkannt hat, und kann dann loszeichnen, malen. Ihr könnt es, wie gesagt, kompliziert machen, wo ihr überhaupt keine Hilfe bekommt, welche Farbe ihr jetzt nehmen müsst, und anhand von der Vorlage dann eben entscheiden, okay, da nehme ich jetzt die Farbe, okay, das passt, ja, und so weiter. Ihr könnt aber eben nicht falsch malen, ja. Von daher auch nicht schlecht, wenn es auch vielleicht nicht besonders fordernd ist. Also, ja, ne, also ich meine, ihr schafft hier jetzt keine Kunstwerke, ja, aber es macht Spaß. Und am Schluss habt ihr ein Bild, wo richtig gut aussieht oder wo lustig ist, und wo ihr dann eben auch abspeichern könnt, und cool, wunderbar. Deswegen ist NoPix schnell auch App der Woche geworden. Ihr findet den Link zur UAway App Gallery in den Shownotes, genauso wie den Download-Link für die Play Store-Version. Genau. NoPix, no.pix, mal nach Zahlen. Yeah. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und in diesen Shownotes, dort gibt es auch einige Links zu den behandelten Themen und natürlich auch zur App der Woche, ganz klar. Und die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo muss das sein, je nachdem, was für einen Player ihr nutzt. Ja, dort müsst ihr die dann aufklappen und dort findet ihr dann die ganzen Links. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.